Leutzes Kinder in schwäbischer Tracht. Ein Beispiel für Leutzes Familienporträts. Leutze malte es 1855. Es zeigt seine beiden ältesten Kinder Ida und Heinrich in schwäbischer Tracht. Vielleicht eine Hommage an seine schwäbische Heimat? Ida ist das kleine Mädchen aus dem Gemälde Die Bernsteinkette, seine älteste Tochter, 1846 geboren. Heinrich Eugen, sein ältester Sohn, wird 1847 geboren. Leutze verließ Deutschland 1859. Als er seine Familie 1863 in die USA nachholte, benannte er seinen Sohn in Eugene Henry Cossens Leutze um. Sein Sohn wurde später ein anerkannter Konteradmiral der US Navy. Nach ihm ist in Washington, D.C. der Leutze-Park benannt.